أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. heute إن شاء الله erzählen wir ein bisschen über die Ethik beim Essen und über die Charaktereigenschaften vom Prophet ﷺ beim Essen und was er uns gezeigt hat und was er uns gelernt hat. Die erste Sache, inshallah, worüber wir kurz reden, ist die Tatsache, dass wir immer berücksichtigen sollen, und zwar, dass unser Essen aus Halal-Quellen ist. Dass unser Essen aus Halal-Quellen ist. Also das Geld, womit man das Essen kauft, soll von Halal-Quellen sein. Oder wenn man bei anderen isst, dann isst man bei den Brüdern oder Freunden, bei denen man sicher ist, ihr Geld ist aus Halal-Quellen. Deswegen der die Gelehrten und der Prophet allgemein und die Gefährten, die haben immer aufgepasst, bei wem sie essen und mit wem sie überhaupt zusammenleben. Und der Prophet allgemein sagte in einem Hadith: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيُذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. Wenn jemand von euch von einem Essen isst, dann muss er am Anfang Allah erwähnen. Bismillahirrahmanirrahim sagen. Oder Bismillah sagen. فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. Wenn man vergisst, also wenn man Bismillah vergisst am Anfang und man erinnert sich während des Essens, oder am Ende des Essens, da sagt man Bismi Allahi fi awwalihi wa akhirihi. Also im Namen Allahs im Anfang und am Ende. Am Anfang und am Ende. Fi awwalihi, am Anfang. Und am Ende. Der Prophet ﷺ hat uns befohlen, oder er hat uns empfohlen, dass wir unsere Triebseelen trainieren, dass wir unsere Triebseelen erziehen, sodass wir die Ethik des Essens lernen. Und dass wir die Frommen als Vorbild nehmen. Imam Sha'rani sagte, أخذ علينا العهد العام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نروض نفوسنا بآداب الصالحين حتى لا يصير عندها شرع عند أكلنا مع الجماعة. Er sagt, der Prophet عليه الصلاة والسلام hat uns empfohlen, dass wir unsere Triebseelen mit den Charaktereigenschaften der Frommen erziehen, so dass sie ihr Gier verlässt, wenn man mit einer Gemeinschaft ist. Also wenn man mit einer Gemeinschaft ist, dann soll unsere Triebseele erzogen sein, so dass nicht das Gier und die Lust von der Triebseele zur Schau kommt. وذلك حتى لا نسابق إلى لحمة أو رطبة ثم نضجها أو إلى عسل أو سمن في نحو العصيدة ونحو ذلك. فمن أكل من غير تقدم رياضة فمن لازمه غالبا شراهة الناس. Er sagt, damit wir, also damit unsere Hände nicht die festen Stücken auf dem Tisch schnell nimmt. Oder dass man schnell isst, damit man die besten Sachen auf dem Tisch oder auf dem Teller wegnimmt und weg isst. Weil derjenige, der sein Triebsinn nicht trainiert hat, der sein Triebsinn nicht erzogen hat, ist immer mit Gier. Er ist nicht mit Höflichkeit, wie Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, sondern es kommt immer Gier und Lust zur Erscheinung. Und Imam Sharani sagte, سمعت شيخنا الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري يقول. Er sagt, ich habe den Sheikh Amin al-Din, der Imam von der Ghumri Moschee, hören oder sagen gehört. Was hat er gesagt? لا ينبغي لأحد أن يأكل مع جماعة إلا إن كان يؤثرهم بأطيب الطعام. Man darf nicht in einer Gemeinschaft essen, oder man darf in einer Gemeinschaft essen, nur wenn man sicher ist, dass man seine Brüder, dass man seinen Brüdern das beste Essen lässt. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَ عَلَى إِثَارِهِمْ فَمِنَ الْأَدَبْ أَنْ يَأْكُلَ وَحْدَهُ. Aber wenn er schon weiß, dass er diese Kraft nicht hat, dass er seinen Triebsinn nicht zügeln kann, und er weiß schon, dass wenn das Essen da ist, der wird mit Gier essen und er wird die besten Sachen für sich nehmen, dann für so eine Person ist besser, dass er nicht in einer Gemeinschaft, sondern der ist allein. Weil der wird die anderen beim Essen stören und er kann dabei sündigen. وتقدم في هذه العهود أن الفقراء في الزمان الماضي كانوا لا يأكلون مع والد ولا والدة ولا أستاذ ولا رجل كبير خوفا أن تسبق عين أحدهم إلى لقمة أو لحمة أو خوخة أو تفاحة أو رطبة فيأخذها فيأكلها وهو لا يشعر بسبق عين من ذكر إليه. أزاكت Die frühen Asketen und die frühen in den vorigen Generationen hatten es vermieden, mit dem Vater oder mit der Mutter oder mit dem Lehrer oder mit einem alten Mann zusammen zu essen. Warum? Aus Angst, dass der Vater oder die Mutter oder der Lehrer ein Stück vom Fleisch oder ein Frucht oder ein Dattel mit dem Auge der Lust hinschaut, aber du nimmst es weg und du isst es. Zum Beispiel, du sitzt auf dem Tisch mit deinem Vater und dein Vater sieht irgendein Stück auf dem Tisch, die er gern essen will. Und der wünscht sich, das zu essen. Und er hat das vor zu nehmen. Aber deine Hand war schneller. Und du isst es. Da ist es. Da sagt Imam Sharani, das ist eine Unhöflichkeit. Und wenn man nicht sicher ist, dass man die Höflichkeit beim Essen, die Höflichkeit beim Essen bewahrt, dann ist es lieber, das zu unterlassen, besonders wenn du mit Leuten isst, die einen bestimmten Rang haben in deinem Leben. Dein Vater, deine Mutter, dein Großvater, deine Tanten, deine Onkels, deine große Brüder, große Schwester, dein Lehrer. Weil bei uns im Islam, es gibt Charaktereigenschaften, die wir speziell mit manchen Personen verinnerlichen sollen und verwirklichen sollen. Also unser Umgang muss besonders gut sein mit manchen Leuten. zu der Höflichkeit des Essens während oder in einer Gemeinschaft ist, dass man nur, also wenn man zum Beispiel auf einem, das Essen ist auf einem großen Teller und alle essen von diesem Teller, dass man nur von seiner Seite isst und nicht von der Seite oder von den anderen Seiten der anderen. Oder dass man von der Mitte des Tellers das Essen nimmt. Warum? Der Prophet ﷺ sagte, Al-Barakatu tanzilu fi wasat al-ta'am, fakulu min janibayh, wa la ta'kulu min wasatih. Überliefert von Imam Abu Dawud, Tirmidhi und Nasa'i. Er sagte, das Segen von Allah subhanahu wa ta'ala kommt auf der Mitte des Essen. So isst von den Randen und isst nicht von der Mitte. Man fängt immer mit seinem Rand. Wenn zum Beispiel drei sitzen auf einem Teller, jeder isst von seiner Ecke, von seinem Rand. Und das Essen kommt immer so, das Essen ist immer in der Mitte, aber wenn das Essen von deiner Seite ist, dann gehst du immer tiefer Richtung Mitte. Aber man fängt nicht mit der Mitte. Und das sagt der Prophet ﷺ, er sagt, وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا لَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّفْحَ. Imam Abu Dawud überlieferte von Sayyidina Muhammad ﷺ, dass er gesagt hat, ist, oder dass er verboten hat, der Prophet ﷺ hat es verboten, dass man von der dass man von der Mitte des Tellers das Essen nimmt. Walakin ya'kul min asfaliha. Man soll immer von unten anfangen, nicht von oben. فَإِنَّ الْبَارَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَى. Weil das Segen von Allah subhanahu wa ta'ala kommt von auf der Mitte des Essen. Allah. وأخذ علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد العام أن نقنع من الأدم بتغميس اللقمة بخل أو زيت لا سيما في هذا الزمان الذي صار فيه الدرهم الحلال أعز من الكبريت الأحمر وشيء يمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يذمه والله إن صف التراب الآن لكثير علينا لقلة حيائنا من الله وكثرة غفلتنا عنه وقلة شكرنا له. إمام الشعراني sagte, رحمه الله, der Prophet عليه الصلاة والسلام hat von uns verlangt, dass wir uns zufrieden stellen mit paar Bissen mit Essig oder Öl zu sein. Besonders, sagt Imam Sharani, in unserer Zeit, wo ein Dirham ist ein Stück Silber, sagen wir heute zum Beispiel ein Euro, wo ein Halal-Euro so selten ist wie das rote Gold. Es gibt so einen Spruch auf Arabisch, man sagt, das rote Gold ist sehr, sehr selten. Es ist so ein Stein. Und so ist das Halal Geld. Und das sagt mir, ihr liebe Geschwister, Imam Sharani im 10. Jahrhundert. Im 10. Jahrhundert sagt er, dass das Halal Geld selten geworden ist. Deswegen sollen wir uns zufriedenstellen und wir sollen zufrieden sein mit mit wenig Essen. Hauptsache, dieses Essen ist Halal. Auch wenn es nur Brot und Öl oder Brot und Essig ist. Und er sagte, bei Allah, also Imam Sharani sagt, bei Allah, dass wir die Erde heutzutage essen, gebührt uns nicht, weil wir keine Höflichkeit gegenüber oder mit Allah subhanahu wa ta'ala mehr haben. Und weil wir in der Gafle leben, also Unachtsamkeit leben. Und weil wir ihm wenig danken. Und weil wir nicht zufrieden mit was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und alle diese Eigenschaften, was wir heutzutage haben, wenig Respekt vor Allah, dass wir oft in Unachtsamkeit sind, dass wir ihm wenig danken, dass wir oft meckern. Das sind alle Eigenschaften, die gegen unsere Stellung als Diener. Das sind وكل ذلك ينافي صفات العبودية. Alle diese Eigenschaften sind gegen unsere Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. ومن لم يقم بأوصاف العبيد فلا ينبغي له مطالبة سيده بالقيام به لأنه لا يستحق على سيده شيئا ولو كان عبدا له كما أشار إليه خبر فكم ممن لا مطعم له ولا مأوى. Der Prophet عليه الصلاة والسلام der Sheikh Sharani sagt, derjenige, der die Eigenschaften des Sklaven, des Gottesdieners nicht hat, dann hat er nichts von Allah subhanahu wa ta'ala zu verlangen. Also wenn wir uns nicht als Diener verhalten, dann müssen wir uns schämen, etwas von unserem Herrn zu verlangen. وسمعت سيدي علي الخواص. إمام الشعراني sagt, ich habe von سيدي علي الخواص gehört, رحمه الله. علي الخواص ist der Sheikh von Imam Sharani. Er sagte, من طلب من الحق فوق الضرورة في هذه الدار فهو أعمى البصير. Wer mehr als das Nötige in diesem Leben von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, der ist blind oder sein inneres Auge ist blind. Wer mehr als das Nötige von Allah verlangt in diesem Leben, in der Dunya, so ist diese Person oder so hat diese Person ein blindes innere Auge. وإن كان لا يقدر على القيام بالشكر لله على الضروريات فكيف يقدر على شكره على الشهوات الله. Er sagt, wenn man nicht in der Lage Allah subhanahu wa ta'ala zu danken für die notwendigen Sachen, die er uns gibt, so wie kann er überhaupt ihn danken für die Sachen, die seine Triebseele verlangt? Wenn wir, liebe Geschwister, schon Probleme haben mit was Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, also die notwendigen Sachen, Atmen, Wasser, Grundessen, damit wir nicht sterben, ein Häuschen, wo wir schlafen können. Wenn wir diese Gaben nicht schätzen können und wir danken nicht ihm, wie es soll, für diese grundlegende Sachen für uns, dann wie können wir Allah subhanahu wa ta'ala für die Kleinigkeiten oder die Luxussachen, was unsere Triebseele verlangt, danken. Die Triebseele denkt nur an ihr Lust. Sie will nur ihr Gier und ihre Wünsche erfüllen. Aber sie denkt nicht an die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala, die mit diesen Gaben zusammenhängen. Die Seele, die Triebseele, sieht nur ihr Spaß darin. Aber sie sieht nicht, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir mehr gibt, je mehr Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt, desto mehr musst du ihm danken. Weil für jede Gabe muss eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala danken, aber das ist unmöglich für uns. Dann wie können wir überhaupt noch mehr verlangen von Allah subhanahu wa ta'ala? Und wir haben Allah, und wir haben die Grundsachen nicht geschätzt. Und Imam Sha'rani sagte, er hat von seinem Sheikh gehört, Ali al-Khawas, rahimahullah, man radiya anillahi ta'ala bil qalil min ad-dunya, radiya al-haqqu minhu bil qalil min al-amal. Wer zufrieden ist mit wenig Dunya, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, so wird Allah subhanahu wa ta'ala auch mit dir zufrieden mit wenigen Taten, die du für ihn verrichtest. Ich wiederhole, wenn man mit wenig Dunya mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala durch wenige Taten zufrieden sein. وقد أجمع الله وقد أجمع أشياخ الطريق على أن كل مريد وجد الخبز فقال آكل خبزي بإيش لا يجيء منه شيء من الطريق في الطريق الله الله دي جلاتن دس طريق دي جلاتن فن أهل التصوف sind darüber einig, ein Konsens überliefert hier Imam Sha'rani, sind darüber einig, dass wenn ein Murid, jemand, der nach Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, der die Liebe und Allah subhanahu wa ta'ala wahrnehmen will, wenn ein Murid ein Stück Brot gefunden hat und er fragt sich, womit soll ich mal mein Brot essen? So eine Person wird kein Nutzen vom Tasawuf erlangen. Da sagt Imam Sha'rani, Ajma'a. Es gibt eine Übereinstimmung bei den Gelehrten von Ahlut Tasawuf, dass wenn du deine Grundbedürfnisse hast und du verlangst nach anderen Sachen, also von so einer Person, wird nichts Gutes in Tasawuf kommen. Die kann Tasawuf vergessen. Wie Imam Ahmad ibn Hanbal sagte, so eine Person muss mit den Tieren leben, im Stall. Und in anderer Überlieferung von einem anderen Sheikh, er war im Markt mit seinen Schülern, und ein Schüler hat nur die Schalen von einer Melone mit dem Auge der Lust geschaut. Dann hat sein Sheikh ihm gesagt, bleib mal im Markt. Für dich ist das auf nicht gedacht. Bleib mal einfach im Markt und das ist gut für dich, mein Sohn. Allah. وَيَحْتَاجُ مَنْ يُرِدُ الْعَمَلْ بِهَذَا الْعَهْدِ. Derjenige, der diese Charaktereigenschaft verinnerlichen will, also was wir jetzt erzählt haben, يَحْتَاجُ إِلَى شَيْخٍ يَسْلُكُ بِهِ إِلَى الْحَضَرَاتِ الَّتِي يَعْلَمُ مِنْهَا الْعَبْدِ ما لله تعالى عليها من الحقوق حتى يصير يرى الله لله المنة عليه الذي لم يخسف به الأرض فضلا عن تسخير الأرزاق التي تهواها نفسه. Er sagt, wer solche Charaktereigenschaften verinnerlichen will und ausleben will, der braucht einen Sheikh, der ihm die Hadarat. Hadarat, das sind Stufen von Gottes Wahrnehmung. Weil unsere Gottes Wahrnehmung ist nicht wie die Wahrnehmung von den Gelehrten und nicht wie von den Frommen und nicht wie von den Propheten oder von den Auliya. Und diese Gotteswahrnehmungen sind Stufen. Und dieser Sheikh lehrt dir diese Stufen von Wahrnehmung. Bis man eine Stufe erreicht, wo man die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala wahrnimmt. Und dass man die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala wahrnimmt. Was ist die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, die hier gemeint ist? Dass man sieht, dass man merkt, weil wir merken das nicht, liebe Geschwister, dass man merkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich gnädig mit uns ist, weil er die Erde unter unseren Füßen nicht versinken lässt. Geschweige denn, dass er für uns Sachen immer gibt. Was heißt das, liebe Geschwister? Es heißt, wir reden immer die ganze Zeit von wir wollen, Allah gib mir, Allah bitte und so weiter. Das ist in Ordnung. Aber das Problem, wir vergessen auch gleichzeitig, dass Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich sehr, sehr, sehr gnädig mit uns ist, weil er lässt die Erde unter unseren Füßen nicht versenken. Warum soll er die Erde unter unseren Füßen versenken? Weil unsere Taten sind nicht die Taten der Frommen, unsere Taten sind die Taten der Gottesfeinde. Und wenn wir wie Gottesfeinde handeln, und Allah subhanahu wa ta'ala bestraft uns trotzdem nicht, dann müssen wir diese Gabe auch merken. Aber das merken wir nicht. Das ist, liebe Geschwister, wie ein Diener, der erwischt wurde mit der Frau von seinem Herrn. Und dann sagt er zu seinem Herrn, ich will das und das bitte von dir. Oder ich will Honig und Fleisch und das essen. So ist unsere Lage, liebe Geschwister. Wir stiften Unheil im Reich von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir stiften Unheil mit dieser Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, also Leben dass er uns Sachen gegeben hat. Wir stiften damit Unheil, wir machen Verbrechen, wir sündigen Tag und Nacht. Und trotzdem schämen wir uns nicht und wir verlangen von Allah subhanahu wa ta'ala mehr Sachen, die eigentlich nicht für unsere Akhira sind, sondern nur für unsere Gelüste. Wir wollen das, bitte das und jenes. Das ist nur unsere Triebseele, die das will. Allah subhanahu wa ta'ala ist trotzdem gnadenreich und gnadenvoll mit uns. Aber das merken wir nicht. Uns gebührt nicht mal ein Stück Brot, welches trocken ist. Geschweige denn die verschiedenen Sorten des Essens. Der Prophet a.s.w. sagte in einem Hadith, was der Imam Muslim und was Imam Dawud und Imam Tirmidhi und Imam Ibn Majah überliefert haben, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا الخل فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل. Der Prophet a.s.w. hat einer von seinen Frauen gefragt nach Idam. Idam ist etwas, womit man Brot isst. Ist etwas, womit man Brot isst. Und dann hat seine Frau ihm gesagt, O Prophet, wir haben nur Essig. Wir haben nur Essig zu Hause. Dann der Prophet a.s. hat angefangen, also Brot und Essig zu essen. Und er sagte ständig, ni'am al-idam al-kham. Wie gut oder wie gesegnet oder wie schön ist Essig. Jabir, der Überlieferer, radiallahu anhu, sagte, seitdem ich das gehört habe, habe ich angefangen, Essig zu lieben. Weil der Prophet a.s. auch es geliebt hat. Und der Prophet a.s. sagte zu Ali radiallahu anhu, er kam zu Ali radiallahu anhu und er hat ihn gefragt, ob sie Essen haben. Also Sayyiduna Muhammad a.s. hat Ali radiallahu anhu und seine Tochter besucht und dann hat er gefragt, habt ihr was zum Essen? Sayyiduna Ali radiallahu anhu sagte ihm, wir haben nur trockenes Brot und Essig. Trockenes Brot und Essig. Dann hat der Prophet a.s. zu seiner Tochter gesagt, bring mir das. Dann hat der Prophet a.s. gesagt, فَمَا افْتَقَرَ بَيْتٌ فِيهِ أَدْمٌ مِنْ خَلِّ oder إِدَامٌ مِنْ خَلِّ. Er sagt, ein Haus, wo Essig gibt, ist kein armes Haus. Ein Haus, wo Essig gibt, was man mit Brot essen kann, ist kein armes Haus. وَرَوَى الْتِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أُمِّهَا وفي رواية ابن ماجة عن أم سعد قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال هل من غذاء فقالت عندنا خبز وتمر وخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. Exakt. Der Überlieferer, das heißt, das ist Umm Sa'd, sagte, der Prophet a.s. kam zu Sayyidatuna Aisha radiallahu anha und hat sie gefragt, ob es Essen gibt. Dann hat sie gesagt, wir haben nur Brot, Datteln und Essig. Dann hat der Prophet a.s. das Essig, oder wie gut ist Essig als Essen, und dann hat er ein Dua gemacht, O Allah, segne uns, oder segne das Essig, weil es das Essen von den Propheten vor mir war und kein Haus ist arm, wenn Essig in diesem Haus gibt. Man kann diesen Satz auch anders verstehen, sprachlich, und zwar, kein Haus wird die Armut kennen, solange es drin Essig gibt. Der ist aber mit tiefen Sinne gemeint. Weil wenn man Essig zu Hause hat und wenn man zufrieden ist mit diesem Essig und ein bisschen Brot, dann würde man sich nicht als arm fühlen. Aber wenn man für die Dunya lebt und wenn man Probleme hat oder zum Beispiel kein Geld hat, sagen wir mal, das ist sowieso selten hier in Deutschland, aber es gibt auf der Welt genug solche Fälle. Wenn man arm ist und man hat nur Essig, aber man ist nicht zufrieden damit, oder man hat anderes Essen, aber nicht viel, dann wird man nicht in Ruhe leben. Aber wenn man zufrieden mit was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, sei es viel oder wenig, dann bist du immer reich. Bist du immer reich. Weil wie der Prophet a.s. gesagt hat, Reichtum ist Reichtum der Seele. Wenn die Seele genügsam ist und wenn die Seele zufrieden mit was Allah subhanahu wa ta'ala ihr gegeben hat, dann bist du der Reiche auf dieser Welt. Und der Prophet a.s. sagte, wie Imam Tirmidhi und Imam Hakim überlieferten, Kunu Zayta waddahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka. Isst vom Olivenöl und schmied es also auf der Haut oder auf die Haare oder auf dem Bart. فَإِنَّهُ بِشَجَرَةٍ مُبَارَكٍ. Weil Olivenöl kommt aus einem gesegneten Baum. Also Olivenöl ist gut für Essen, aber auch für Kosmetik. Man weiß, dass Seife, die erste Seife kam von Olivenöl. Bis heute. Die Leute kennen langsam wieder die Besonderheit dieser Seife lernen. Ich mache inshallah jetzt in diesem Punkt ein. Also ich höre inshallah jetzt auf und vielleicht später, also morgen oder übermorgen, rede ich nochmal ein bisschen über die Ethik des Essens. Es gibt noch ein paar Punkte, was Imam Sharani da erwähnt. Ich hoffe inshallah, es war ein bisschen lehrreich. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وللسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.